Chiquitita, was ist geschehen? Warum ist dein Blick voll Sorgen? Es tut weh, dich weinen zu sehen. Willst du auch die Tränen nicht zeigen? Du bleibst stumm, doch ich lese in deinem Schweigen. Chiquitita, sprich alles aus. Es geht um Ihren Vater.